نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, inshallah. Und wir machen weiter mit der Erklärung Riyad al-Salihin, wie unser Programm normalerweise. Und wir waren bei Kapitel 31. Lauter, ich weiß nicht, ob das. Laut im Moment. Nee, nicht hier. Ich denke nicht, dass ich weg vom Mike bin. Auf jeden Fall. Inshallah. Wir waren bei Kapitel 31, Hadith Nummer 254 von Riyad Salihin gestoppt. Bei euch ist Hadith Nummer 249. 249 ist diese deutsche Übersetzung. إن شاء الله. طيب إن شاء الله سنتابع في بإذن تعالى في شرح رياض الصالحين، وكنا قد توقفنا عند الباب 31، الباب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا شرحناه وتكلمنا عنه. وعن أبي هريرة، ثم بدأنا بالأحاديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. والحديث والآيات كلها في مسألة الإصلاح بين الناس. إلى هنا توقفنا، وإن شاء الله اليوم نتابع في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قال: ولم أسمعه يرخص مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا الحديث بإذن تعالى سنتكلم عليه. بركة. beim letzten Unterricht mit dem Kapitel 31 von Riyad al-Salihin angefangen zu erklären, natürlich Kapitel 31. Und wir waren bei Hadith vom arabischen Text 253 und von deutschen hier ungefähr eine Übersetzung, die ich auch nicht so viel empfehle, aber trotzdem, das ist Hadith 248. Und zwar, barakallahu fikum, das geht um Frieden stiften unter den Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im sinngemäß übersetzt, übersetzt, subhanahu wa ta'ala, sagt er, nichts Gutes ist in vielen ihrer geheimen Besprechungen. Es sei denn, jemand ruft zu Mildtätigkeit auf oder zu Güte oder zu Versöhnung unter den Menschen. Allah sagt auch im sinngemäßen Besitz, denn die Versöhnung ist vorzuziehen. Und im sinngemäß auch, so fürchtet Allah und verfahrt friedlich miteinander. Und auch, die Gläubigen sind doch Brüder. Darum stiftet Frieden zwischen euren zerschrittenen Brüdern. Dann haben wir über Hadith von, das ist Hadith auch Nummer 121, was wir schon gemacht haben. Und zwar das von Abu Huraira radhiyallahu anhu überliefert. Bezüglich, diesbezüglich, dass man jeden Tag gute Taten begehen muss als Sühne für das, für die Körperteile, was man hat. Unter anderem im Hadith steht, dass man zwischen zwei Leuten Frieden stiftet oder versöhnt. Und heute machen wir weiter, bi'izni ta'ala, mit dem Hadith Nummer 254, Umm Kulthum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt radiyallahu anha sagte, dass sie den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, der ist kein Lügner, der Frieden unter den Menschen schafft und Gutes erlangen will, wobei er etwas Gutes sagt, in dessen Gut steckt. Wobei, das ist bei Bukhari Muslim. In einer anderen Version bei Muslim fügt sie hinzu, ich habe nie gehört, dass er so etwas zuließ, außer in drei Situationen. Im Krieg, bei Friedensschließen zwischen Streitenden und beim Berichten des Ehemanns über seine Ehefrau oder der Ehefrau über ihren Mann. Und das werden wir bi'izni ta'ala erklären. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb erstmal fange ich mit der arabischen Sprache bi'izni ta'ala. إذن الحديث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فإني خيرا أو يقول خيرا متفق عليه. الإنسان إذا قصد الإصلاح وقال شخص إن فلانا مثلا يحبك أو إن فلانا يثني عليك ويمدحك ويدعو لك فهذا اختلف العلماء فيه، هل المراد هو الكذب الكذب يعني الكذب الأصل الكذب هو تغيير الحقيقة وتغييب الحقيقة، فأن يعلم شيء ويتكلم بغير هذا الذي هو فيه أو يفعل شيء ويفعل شيء آخر مغايرا له، هذا الكذب هو الكذب الحرام الذي لا يجوز. ولكن هنا يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، يعني الذي يصلح الناس فينمي خيرا أنه يزيد الخير اللي عندهم أو يقول خيرا. وقالت أم كلثوم رضوان الله عليه ما رخص إلا في ثلاث مواضع، في الحرب بين الناس وحديث الرجل امرأته أو المرأة زوجها. هذا لا يعني أنه تكذب عليه، مثلا تقول له أنا كنت أنها تقول مثلا أنا كنت في فلان مكان وهي لم تكن أو أنه يكذب عليها بالكذب الصريح، لا، وإنما هنا المعنى المقصود فيه الأمر الذي فيه صلاح لهما للرجل والمرأة أو الأمر الذي فيه إصلاح بين الناس. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل هنا الكذب هو الكذب الصريح ولا شك أن الكذب في ديننا حرام، أم أن هنا القصد المواراة يعني التورية عفوا، يعني بأن يقول له للمخاطب غير الواقع غير الواقع، فقل له مثلا فلان يسلم عليك، هو ما سلم عليك، فلان يسلم عليك وهو يقصد مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم السلام علينا فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني لما تقول أنت في التحية السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأنت سلمت على كل عبد صالح، فهو قالها في الصلاة، فرأى الصلاة تقول له فلان يسلم عليك تقصد أنه سلم عليك في الصلاة، هذا ما في شيء. أو تقول مثلا أنه فلان يحبك ويحب المسلمين، هو مسلم والأصل أن تكون المحبة بين المسلمين موجودة، فهذا أصلا ليس كذبا، وإنما هو من باب الكلام العام. فذاك هل هو، حتى بعض أهل العلم يقول أنها ليست تورية، ليست تورية لأن فيها مصلحة للمسلمين. والأمر الثاني هو الحرب مثلا، يعني تصور أنه يكون جنود جيش في حرب، ويأتي العدو ويقول له أين الجنود، فيقول لهم حتى يقتلوهم، أو أين الخطط، أو أين كذا، فما هنا ما يعني ما يقول الصدق، ولا يقول الله أنا ما أكذب. هذا فيه أمر. أو مثلا المرأة تسأل زوجها وتقول له من أجمل النساء، فيقول له واحدة أخرى. فهذه الأمور بارك الله فيكم يجب أن يتنبه الإنسان لها، هي أصلا ليست فيها، يعني ليس القصد هنا الكذب الذي هو تغيير للحقيقة، وإنما هنا بمعنى الذي قاله إبراهيم عليه السلام لما يسأل عن الشفاعة، يعتذر ويقول إني كذبت 3 كذبات. فإبراهيم ما كذب أصلا، إنما وارى وفعل ذلك من باب المناظرة، لما قال هذا ربي هذا أكبر هذا ربي إلى غير ذلك. ذلك بارك الله فيكم، هذا الحديث فيه معنى الإصلاح، فأي شيء فيه إصلاح ويستطيع الإنسان الكلام أو يفعل فعل فيه خير فلا بأس، ولكن لا يبالغ خاصة في مسألة التورية. الله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث أم كلثوم رضوان الله عليها، sie sagte, sie hat dem Propheten Muhammad sallam gehört. Er sagte, das ist kein Lügner, der Frieden unter den Menschen schafft oder stiftet und Gutes erlangen will, wobei er etwas Gutes sagt, in dessen Unwahrheit Gutes steckt. Und in drei Situationen ist es bekannt. Natürlich manche Leute, wenn man sagt, lügt, dann versteht man sofort negativ. Hier wird nicht die Lüge gemeint, die ganz normale Lüge, die bekannt ist. Und das Lügen bedeutet, dass man die Wahrheit ändert oder bedeckt oder etwas anderes sagt, als was wahr ist. Das darf man nicht in unserer Religion, sowieso. Lügen ist verboten im Islam. Aber hier, das geht nicht um Lügen an sich selbst, sondern das geht um etwas zu sagen, was mehrdeutig ist oder zweideutig ist. Und da meint man, dass die Leute sich versöhnen können, und da will man Frieden unter den Menschen stiften, indem man etwas so, indem man das sagt. Zum Beispiel, eine Frau fragt ihren Mann, findest du mich schön, hübsch? Vielleicht der Mann findet sie nicht hübsch, aber er kann nicht sagen hier, ja, du bist nicht hübsch. Natürlich, sie wird, der macht die Ehe kaputt. So. Weil er erwartet von ihrem Mann in diesem Fall, dass er sagt, natürlich finde ich dich schön und so. Natürlich, wenn er auch sie nicht hübsch sieht, aber der kann ihr hier sagen, ja, du bist hübsch. Mindestens, der meint mit ihrem Charakter. Oder sie ist hübsch, vielleicht ihre Augen sind hübsch oder Haare und so weiter. Oder der Mann fragt seine Frau etwas, das Gleiche. Und hier, zum Beispiel zwei Leute, sie haben sich gestritten und eine Person will schlichten zwischen diesen zwei Leuten. Ja, diese Person sagt ihm zum Beispiel, der Bruder so, schenkt dir Friedensgruß. Ja, vielleicht der andere hat nicht gesagt, sag ihm Salamu alaikum. Aber hier, es gibt doch ein Hadith, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr im Gebet sagt, Friede sei mit uns und mit den rechtschaffenen Dienern Allahs. Friede sei mit uns und mit den rechtschaffenen Dienern Allahs. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann habt ihr jeden Diener Allahs, der gut ist, im Himmel oder auf Erde begrüßt. Und wenn jemand gebetet hat und der hat das gesagt und dann sagst du dem anderen, sagst ihm, der Bruder grüßt dich, dann ist das in Ordnung, weil du das meinst. Weil du das meinst. Oder zum Beispiel, du sagst ihm, ja, der Bruder findet dich gut und findet dich sympathisch und er liebt dich wie alle Muslime. Natürlich, die Muslime müssen sich untereinander mögen und lieben. Dann hast du ihn ja nicht gelogen. Und deshalb die Gelehrten des Islam diesbezüglich sagen. Erstmal müssen wir das feststellen. Barakallahu fikum, nicht, dass man missverständlich missversteht. Lügen im Islam ist verboten. Und das ist ein Gebot, was klar ist in unserer Religion. Du darfst nicht lügen, du musst immer die Wahrheit sagen. Aber was bedeutet hier, der ist kein Lügner? Das wird derjenige, der hier schlichtet zwischen oder Frieden stiftet zwischen zwei Personen, die ein Problem untereinander haben, ist kein Lügner dabei, solange er die Wahrheit nicht ändert, solange er etwas sagt, was zweideutig ist. Und das sind drei Fälle. Das sind drei Fälle. Im Kriegsfall, zum Beispiel im Kriegsfall, ja. Angenommen, es gibt zwei Länder, die gegeneinander, oder zwei Gruppen von Soldaten, die kämpfen gegeneinander. Und die nehmen einen Soldaten fest und die sagen, wo stecken die anderen? Und wo gibt es die Pläne? Und wo haben sie ihre Munition? Der sagt ihnen, scheint es blöd, wenn er das macht. Und das ist überall so. Der sagt ihnen nicht, ja, der darf. Aber manche sagen, doch, ich sage die Wahrheit. Was doch, ich sage die Wahrheit. Du machst dein Land und deine Gruppe und alles, dann sage ich jetzt, du zerstörst sie. Dann der zweite Fall ist in diesem Fall, wenn man schlichtet unter Leuten, die zerschritten sind. Dann sagst du ihm, ja, der mag dich, der redet von dir gut und so was. Das ist keine Lüge da. Und drittens, wenn ein Mann und eine Frau zusammenreden, dass sie Frieden untereinander stiften und dass sie eine schönere, sage ich jetzt, Lebensweise untereinander haben, das ist kein Problem, dass man auch etwas sagt, was natürlich mittendrin oder Wahrheit steckt. Nicht, dass man jetzt total lügt. Nicht, dass zum Beispiel die Frau geht und die geht von früh bis abend shoppen und dann kommt der Mann und sagt, wo warst du? Sag ja, ich war bei meiner Mutter. Das ist Haram. Das ist verboten, weil sie hier lügt. Oder der Mann zum Beispiel, der sagt ihm, wo warst du und so weiter, der sagt ihr, ich war zum Beispiel hier und der war nicht da. Das ist gelogen, weil das ist keine Schlichtung. Und das ist, es gibt hier keine gute Absicht dahinter. Also muss man aufpassen, Barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Aber es geht darum, dass man notfalls beim Schlichten zwischen zwei Gruppen oder zwei Leuten, die zerschritten sind, dass man notfalls auch etwas sagt, was Wahrheit innen drin hat, damit man zwischen zwei Leuten schlichtet. Wallahu ta'ala ala wa. Können die Schwestern gut hören, Barakallahu fikum? Können die gut hören? Kharij. Ich denke heute, da gibt es nicht so viele Probleme hier, weil wir seit langer Zeit keinen Unterricht gemacht haben. Und deshalb die Leute sind heute nicht vorbereitet. Aber ich denke, in den nächsten Tagen werden wir bestimmt Probleme hier im Sound bekommen und so weiter wie immer. Ja, aber mal sehen. Wir hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hilft und unterstützt, dass man zuhören kann. Der Unterricht geht weiter, auch morgen, Barakallahu fikum, nach unserem Plan. Und da fangen wir nach Salat al-Isha bei uns hier in Leipzig, das heißt ungefähr 20 Uhr, bis die Zeit umgestellt wird, dann fangen wir so ungefähr 19 Uhr, bis nita'ala. Ja, inshallah. Aisha radhiyallahu anha, al-Hadith al-Ladhi ba'dahu, wa Hadith Aisha radhiyallahu anha, al-Ni'a, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية عالية الصفواء طهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتآلي على الله لا يفعل المعروف فقال الله فله أي ذلك أحب متفق عليه يستوضعه يسأله أن يضع عليه بعض الدين ويسترفقه يسأله الرفق ترفق المتآلي هو الحالف الحالف هذا في بيان الصلح بين المتنازعين رجل ورجل بينهما تنازع بالنسبة للدين فهو يقول له يعني يتكلم معه برفق ومحبة يقول له يعني لو تنزل عليه من الدين شيء فالثاني يقول لا لا والله ما أفعل يحلف بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصوت خرج إليهما فقال أين الذي يحلف على الله أنه ما يفعل فقال له أنا المعروف يفعل الخير فقال له أنا فله أي ذلك أحد خلاص فليفعل الذي يعني خلاص أفعل الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي يتآلى على الله سبحانه وتعالى في المعروف يعني تحلف على الله ما تفعل معروف هذا أمر عظيم وهذا فيه دليل على أنه الإنسان إذا سمع خصومة بين اثنين لا بأس أن يتدخل بينهما للإصلاح وليس يقول ما دخلني أما إذا كان طبعا سمع أما إذا كان الأمر سر بينهما فهذا لا دخل له فيه ولكن هنا دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلح بينهما وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت يعني تحلف على الله في غير المعروف فكان عندهم هذا المعنى اليوم لو قلناه للناس ما فهموه لما قال له على الله تقسم ما فعل المعروف شيء عظيم فالرجل فهم أنه كيف أفعل هذا أنا فمباشرة قال له فليفعل الذي يريد بارك الله فيكم عائشة حديث 255 bei euch bei mir ist das 55 wir haben 5 Hadithe Unterschied vom arabischen Text und deutschen Text auf jeden Fall عائشة رضي الله عليها sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hörte wie zwei Männer vor seiner Tür mit lauter Stimme stritten einer von ihnen bat den anderen den Betrag seiner Schulden bei ihm herabzusetzen oder sie ihm zu stunden. Der andere sagte, der bat ihm natürlich freundlich. Der andere sagte bei Allah, ich werde das nicht tun. Der Prophet Muhammad sah aus zu ihm und fragte, wer von euch ist derjenige, der bei Allah schwor, dass er nicht gut handeln werde oder Gutes tun will? Der Mann sagte, ich bin es, o Gesandter Allahs. Und er kann haben, was er will. Das ist bei Bukhari und Muslim. Es geht darum, in diesem Hadith, zwei Leute haben ein Problem gehabt wegen Schulden. Das eine will von den anderen sein Recht. Der verlangt sein Recht. Und der andere sagte ihm mit freundlicher Art und Weise, der sagt ihm, bitte kannst du das weniger machen? Kannst du mir etwas sozusagen unterlassen, indem ich oder Stunden herabsetzen. Der andere sagte nein. Und die sind laut geworden. Der redet mit ihm freundlich, der andere sagt nein. Das gehört. Dann ist er rausgegangen zu ihnen, zu den Leuten. Und hier, das ist natürlich eine sehr schöne Sache, damit man das versteht. Wenn zwei Leute streiten und du hörst, wie sie streiten, dann kannst du dich einschalten. indem du mit ihnen sprichst. Aber wenn sie leise zum Beispiel untereinander reden und sie sind nicht laut, du darfst nicht zuhören und versuchen zu sozusagen hier zu fragen, was ist los mit euch, warum redet ihr so und so. Das ist nicht deine Sache. Aber diese zwei Personen, die haben sich gestritten laut. Und deshalb kam der Prophet raus und er sagt, was ist los? Der eine von ihnen, der hat bei Allah geschworen, dass er das Gute nicht tut, dass wir, der wird nicht die Schuldenstunden für den anderen und der wird ihm dabei nicht helfen. Das ist auch sein gutes Recht. Aber dass er bei Allah schwört, das ist groß. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer ist derjenige, der bei Allah schwört, dass er das Gute nicht tut? Heute, wenn du jemandem in unserer Zeit sagst, du schwörst bei Allah, dass du das Gute nicht tust, es ist für die Leute normal. Für die meisten, das ist kein Problem. Aber dieser Sahabi, der Gefährte von unserem Propheten Muhammad Sallam, hat es verstanden, wie das bedeutet und was das bedeutet, dass der Prophet sagt, du schwörst bei Allah, dass du Gutes nicht tun willst. Der Sahabi war sofort wach und er sagt, oh Prophet, der andere kann haben, was er will. Weil er gemerkt hat, wie schwerwiegend diese Sache ist, dass er bei Allah schwört, dass er etwas Gutes nicht tun will. Das ist ein gutes Recht, übrigens sein Geld verlangt oder seine Schulden. Aber, weil der andere ihn befragt hat, und wenn er schafft, wenn er kann, dann soll er helfen. Und deshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich eingeschaltet, damit die beiden sich versöhnen und die Person hat das sofort gemacht. Und das ist interessant hier, dass in der Zeit vom Prophet Muhammad sallam gab es zum Beispiel diese Problematik mit Schulden und dass die Person, dass einige Personen auch so sage ich jetzt sich schnell aufregen und dass sie, aber der Unterschied ist, damals, als man ihnen oder vor ihnen Allah erwähnt hat, dann haben sie sofort diese Umkehr zu Allah gefunden und sie haben Allah um Verzeihung gebeten, weil ihre Herzen noch und sage ich jetzt rein waren. Aber heutzutage, es kann sein, dass du eine Person tausendmal fragst, für Allah, mach das nicht oder so, das berührt die Person überhaupt nicht. Warum? Weil die Herzen anders geworden sind und die Leute total anders. وعن أبي العباس سهل بن سعيد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تأم الناس؟ قال نعم. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرة وراءه عفوا حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حتى يقول حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق متفقون عليه. سبحان الله. أولا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ولكن موضوع الباب الذي نتكلم عنه هو الإصلاح بين الناس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف حتى يصلح بينهم وفاتته الصلاة. والصلاة مهمة وهو إمام المسلمين، ولكن الإصلاح بين الناس كذلك مهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبس هناك لأنه أرادوا أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم يضيفوه، فحبس. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة قد أقيمت. وفيه كذلك سبحان الله، لماذا ذهب بلال من بين كل المسلمين إلى أبي بكر؟ وهنا صفوف كافية، لأنهم كانوا يعلموا من الله عليهم أن أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. وكذلك كان معروف أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عليه وهو أفضل الصحابة. فقال له بلال: إذا أردت أنا أصلي، إذا أردت أنا أصلي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الناس يصفقون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصفقون؟ إذن الرجل ما يصفق وكذا وكذا في الصلاة ما يصفق، إنما التصفيق للنساء. أما إذا رأى شيء في الصلاة خطأ وكذا يقول سبحان الله سبح. والإمام ما يلتفت أصلا إلا إذا في ضرورة مثل هذه الضرورة. وهنا شيء خاص في النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كل الأمة، أنه يرجع أبو بكر ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فقط النبي صلى الله عليه وسلم، عمل غيره ما ثبت مثل هذا. فذلك أبو بكر تراجع والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يبقى، لكن أبو بكر كيف يصلي بإمام الأئمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليه؟ الشاهد في هذا الحديث هو خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس بينهم مع الضعف. لما يكون في شيء بين المسلمين الصلح خير، والإصلاح بين الناس واجب على قدر الاستطاعة. الله تعالى أعلى وأعلم. أبو العباس سهيل بن سعد الساعدي أتصيلته dass der Gesandte Allahs erfuhr, sallallahu alaihi wasallam, dass in der Familie von Amr ibn Auf ein Streit ausgebrochen war. Er ging mit einigen seiner Gefährten dorthin, um sie zu versöhnen. Nach Schlichtung ihres Streites musste er dort bleiben und ihre Gastfreundschaft in Anspruch nehmen. Unterdessen nahte die Zeit zum Gebet und Bilal radiallahu anhu trat zu Abu Bakr und sagte zu ihm: O Abu Bakr, der Gesandte Allahs wurde aufgehalten und es ist nur Zeit zum Gebet und das Leiden. Er sagte: Ja, wenn du es wünschst. Bilal rief zum Gebet und Abu Bakr ging vor und sagte den Takbir, das ist Allahu Akbar. Und die Leute folgten ihm. Da kam der Prophet s.a.w., ging durch die Reihen und reihte sich ein. Daraufhin begannen die Betenden zu klatschen, um Abu Bakr anzuzeigen, dass der Prophet gekommen ist. Abu Bakr radiallahu anhu drehte sich nie während des Gebetes um und so achtete er nicht auf das Klatschen. Als das Klatschen jedoch zunahm, drehte er sich um und bemerkte den Gesandten Allahs, der ihm jedoch ein Zeichen gab, an seinem Platz zu bleiben und das Gebet weiterzuleiten. Abu Bakr jedoch hob seine Hände, pries Allah und zog sich zurück, um seinen Platz in der Reihe einzunehmen. Allah ging so dann nach vorne, um das Gebet zu leiten. Nach seiner Beendigung stellte er sich vor die Leute und sagte: Oje Leute, warum fangt ihr an zu klatschen, wenn während des Gebetes etwas geschieht? Das Klatschen ist nur für die Frauen. Wenn jemand während des Gebetes etwas bemerkt, soll er Subhanallah sagen. Jeder, der ihn Subhanallah sagen hört, wird sich umdrehen. O Abu Bakr, was hindert dich, das Gebet weiterzuleiten, nachdem ich dir ein Zeichen dazu gegeben hatte? Er sagte dem Sohn von Abu Quhafa, ziemt es sich nicht in Gegenwart des Gesandten Allahs, das Gebet zu leiten. Natürlich, das, unser Thema ist, dass man zwischen den Leuten schlicht und versöhnt. Das ist unser Thema. Und das hat hier damit zu tun, was hier, barakallahu fikum, gesagt wird am Anfang des Hadithes. Und zwar, dass die Familie von Amr ibn Auf einen Streit hatten. Und der Prophet wollte versöhnen und schlichten. Deshalb ist er zu ihm gegangen. Und übrigens, damals gab es keine Autos. Ich meine, das war und die Medina, wo der Prophet Sallallahu gelebt hat, die Leute waren nicht alle an einem Platz sozusagen konzentriert, sondern die Leute waren an verschiedenen Stellen. Es gab, die waren weit. Und damals, wenn man, als man zum Gebet kommen wollte, da hat es ein bisschen Zeit gedauert, damit man die Moschee erreicht. Der Prophet war bei ihnen, bei dieser Familie, und dort haben sie, nachdem der geschlichtet hat, haben die Leute ihn aufgehalten, er sollte bei ihnen essen. Und Subhanallah merkt etwas, wie wichtig das ist. Das Gebet ist normalerweise Pflicht für die Männer in der Moschee. Und natürlich für den Imam, das Gebet leitet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Imam der Imame. Der ist der erste Imam. Salawatullahi wasalamu alaihi. Und er musste natürlich zum Gebet. Und aber damit er zwischen den Leuten schlichtet und versöhnt, hat er sich verspätet, dass er das Gebet führt. Das heißt, schlichten und versöhnen unter den Leuten ist so wichtig, dass man manchmal das Gebet verschiebt, damit man unter den Leuten schlichtet. Beispiel. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zurückkam von nach der Schlichtung, Abu Bakr hat schon das Gebet angefangen. Und als der Prophet zurückkam, der hat die Leute schon in Reihen gesehen und er hat sich eingereiht, sallallahu alaihi wasallam. Als die Leute das sahen, dass der Prophet da ist und sie wissen, der ist der Imam, dann haben sie angefangen zu klatschen. Natürlich, weil die Leute gedacht haben, sowieso der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Imam und keiner macht Imam, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam da ist. Abu Bakr drehte sich nicht, weil Abu Bakr im Gebet konzentriert war. Aber als das Klatschen übertrieben laut war, Abu Bakr hat sich umgedreht, der hat den Propheten gesehen, der hat Allah gedankt für das Geschehen, dass der Prophet gekommen ist. Und dann hat er sich zurückgezogen. Aber der Prophet hat ihm ein Zeichen gegeben, bleib und mach weiter. Aber der wollte das nicht weitermachen, Abu Bakr ibn Allah. Natürlich, diese Sache ist speziell nur für den Propheten. Das ist nur speziell für den Propheten. Nicht zum Beispiel, dass jetzt in einer Moschee sowas passiert, dann kommt der Imam von der letzten Reihe und der Imam von der ersten Reihe, der geht nach zurück und der Imam kommt. Das war nur für den Propheten, weil wir sowas bei den anderen nicht kennen. Auf jeden Fall, der Prophet hat dann das Gebet zu Ende geführt und dann sagte er den Leuten, wenn was passiert im Gebet, dann sagt er Subhanallah, nicht klatschen. Klatschen ist nur für Frauen. Die Frau, wenn sie im Gebet ist und passiert ein Fehler, die klatscht mit der rechten Hand auf der linken. Die macht so. Aber den Männern, die sagen Subhanallah. Und wenn der Imam Subhanallah hört, dann weiß sie, es gibt etwas, es gibt einen Fehler und so weiter. Und dann sagte der Prophet zu Abu Bakr, der sagt ihm, Abu Bakr, warum hast du nicht weitergemacht? Er hat gesagt, das Das kann nicht sein, dass der Sohn von Abu Qahafa, das wird Abu Bakr, dass er vorbetet, während der Prophet Muhammad da ist. Das wird die Geschichte natürlich, man könnte auch noch über sehr viele Sachen, wie das mit den Reihen ist und mit Zeichen des Gebetes und wie man ein Zeichen im Gebet einsetzt und so weiter. Aber unser Thema ist Schlichtung und Versöhnung unter den Menschen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht, dass er geschlichtet hat, zwischen den Menschen versöhnt hat. Und das hat hier in diesem Fall oder in diesem Hadith auch dazu beigetragen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu spät zum Gebet gekommen ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam befestigen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Khair inshallah. Wenn jemand Frage hat zum Thema, dann tippt man ein 5 bitte. Eine 5, wenn jemand Frage zum Thema hat. Okay. طيب wir machen so, liebe Brüder und Schwestern, ich werde nur den Ort wechseln, weil ich eigentlich hier in der Moschee versprochen habe, ich habe den Brüdern versprochen, dass wir nicht länger als eine Stunde machen. Wir wollen nicht länger als eine Stunde Bezni'Tala machen und wir haben so ungefähr 20 Uhr 5 oder 10 angefangen, fast eine Stunde. Deshalb machen wir erstmal zu Ende hier. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt eure Fragen an die Admin, auch wenn sie auch allgemeine Fragen sind. Wir machen so vielleicht noch 40, 45 Minuten weiter. In 5 Minuten bin ich mit euch. Bezni'Tala. Das wird, ihr habt seit 5 Minuten eure Fragen an die Admin zu schreiben, Bezni'Tala. Und nach diesen 5 Minuten, da gibt es keine Fragen mehr, weil ich auch nicht lange bleiben kann. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, in 5 Minuten treffen wir uns, bi'idhni ta'ala, ma'afiruka wa tawalik. Where am I from, Jamali?